Janis Joplin mit einem Song von Bobby Womack, Trust Me, aufgenommen am 25. September 1970, veröffentlicht auf der kurze Zeit nach ihrem Tod erschienenen LP Pearl. Die akustische Rhythmusgitarre spielte der Komponist des Songs Bobby Womack. Janis Joplin wurde am 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas, geboren. Die Stadt wurde damals dominiert von der dort ansässigen Ölindustrie, kulturelle Anregungen waren dünn gesät. Was immer angesagt ist, sagte Janis Joplin einmal über ihre Heimatstadt, hier passiert es nie. Immerhin arrangierte ihre Mutter privaten Kunstunterricht für Janis. Bekanntlich machte Janis Joplin während ihrer letzten Highschool-Jahre etwas durch, für das heute der Begriff Mobbing gebraucht wird. Sie war nicht mehr das durchaus beliebte Kind, sondern eine Außenseiterin mit ihrem Beatnik-inspiriertem Auftreten. Der Hohn und Spott der anderen verletzten sie, die hilflosen Versuche der Mutter, Janis von ihrem Provokationskurs abzubringen, führten zu einem Bruch zwischen Mutter und Tochter. Janis Joplin war 1962 dann als Studentin der Universität in Austin eingeschrieben. Ende dieses Jahres, im Dezember 1962, kurz vor Janis 20. Geburtstag, entstand in einer Wohnung in Austin diese Aufnahme, die vermutlich die älteste von Janis Joplin überlieferte Aufnahme überhaupt. What Good Can Drinking Do? Ein selbstgeschriebener Blues über die Unmöglichkeit, das Unglücklichsein mit Alkohol zu verjagen.